Altersflächen überall. Meinst du, dass ich mich jetzt in dich verknall? No. Du altes Scheiß-Schabracke. Kannst froh sein, wenn ich auf dich kacke. Yo. Das ist meine Liebe zu dir. Yeah. Erst guck ich mich an, dann dich an, dann mich selbst noch ein bisschen mehr. Ich scheiße, wenn ich rede. Ich scheiße, wenn ich lache. Scheiße, scheiße, scheiße. Du vermisst das, was ich mache. Fäkalienhumor. A la Dumbledore. You like it, I like it even more. Your mom is gonna be a big fan of it. Your mom is gonna be a big fan of it. A big fan. Your mom is gonna... Ich geh nach Hause, ne? Okay.